Microsoft hat im Segment der Standardsoftware in den vergangenen Jahren systematisch zugekauft und verfügt heute mit den Produktlinien Axapta und Navision über zwei Standardsoftwarelösungen, die den kleinen und mittleren Unternehmensbereich abdecken. Dazu mit Great Plains über eine Lösung für Großunternehmen. Viele bestehende und potenzielle Kunden waren sich aber bislang nicht im Klaren darüber, ob und wie diese Produktlinien weitergeführt und gepflegt werden und wie der Support gesichert sein würde. Und schließlich ging es in den vergangenen Jahren seit der Übernahme von Navision auch um die Frage, wann und wie letztlich die Integration in einer völlig neuen Produktlinie stattfinden sollte. Darauf gab es jetzt in Minneapolis erste Antworten und die waren auch dringend nötig. Denn eine Rekordzahl von rund 10.000 Teilnehmern, fast doppelt so viele wie im Vorjahr, zeigt, dass die Branche, die Partner und die Kunden auf Antworten gewartet haben. Green heißt die künftige Standardsoftware aus dem Hause Microsoft. Orlando Ayala aus der Führungsriege von Microsoft und verantwortlich für das Geschäft mit kleinen und mittleren Unternehmen. In the next 18 months, in den nächsten 18 Monaten wird die erste Stufe von Green auf den Markt kommen. Was heißt das also? Die erste Stufe von Green wird für die Anwender eine einheitliche Oberfläche bringen, mit der sie arbeiten können, und zwar für alle Produkte. Das bedeutet, dass wir alle jetzigen Produktlinien, Axapta, Navision und Great Plains, unter der Oberfläche von Microsoft Office integrieren werden. Das ist sehr wichtig, dass alle Produkte dann eine einzige Oberfläche haben werden. Wir verändern also zunächst die Oberfläche. Außerdem werden wir alle Produktlinien mit einheitlichen Arbeitsabläufen verbinden. Die dritte wichtige Neuerung in diesen ersten 18 Monaten wird eine gemeinsame XML-Sprache sein. Also wir konzentrieren uns darauf, erst einmal alle Produktlinien zu vereinigen und nicht immer laufend Neues anzukündigen. Eine Oberfläche für alle Produktlinien also, die in den vergangenen Jahren dazugekauft wurden. Dieser erste Schritt ist doch nötig, um weiterhin am Markt zu bestehen und den Anwendern eine einheitliche Palette präsentieren zu können. Dazu passt auch die in Minneapolis vorgestellte Version 12 von Office, die mit vielen professionellen Funktionen aufwartet. So lassen sich damit etwa künftig Dokumente via Internet teilen, weiterleiten und gleichzeitig bearbeiten. Dahinter freilich muss der zweite Schritt folgen, die Integration der gesamten Applikationslogik und deren grundlegender Neuaufbau. Das ist der eigentliche Kern von Green. We have announced that by 2008 wir haben angekündigt, dass wir ab 2008 auf eine einzige Entwicklungsumgebung wechseln werden. Das wird dann eine Sammlung der besten Modelle und Datenbibliotheken, die wir in allen Produktlinien haben. Von Axapta und Navision werden wir das Beste aus den Prozessbibliotheken sammeln und zusammenstellen, um sie zu einer auf .NET und Visual Basic basierenden Entwicklungsumgebung zusammenzuführen. Das also ist Stufe 2, die wir im Jahr 2008 verfügbar haben wollen. Es wird also keine Konversion der derzeitigen Lösungen geben, aber ein einheitliches Programmiermodell in der zweiten Stufe. Damit trägt Microsoft der Tatsache Rechnung, dass künftig komplett vorgefertigte Lösungen nicht mehr gefragt sein werden. Service-Oriented Architecture lautet das Stichwort, dem sich der Marktführer für Standardsoftware, die deutsche SAP, schon länger verschrieben hat. Künftige Lösungen werden wesentlich modularer sein und sich viel stärker an den tatsächlichen Geschäftsprozessen der Unternehmen orientieren müssen. Ziel ist es, den Anpassungs- und Beratungsaufwand nach dem Kauf einer solchen Lösung zu minimieren. Denn dieser sorgt bei den Kunden regelmäßig für Unzufriedenheit, auch bei Microsoft. Orlando Ayala. The whole industry is going through a very important stage. Die gesamte Branche macht eine wichtige Etappe durch, was Unternehmenslösungen angeht. Das gilt für uns und SAP und Oracle gleichermaßen, für alle. Jeder hat mittlerweile gemerkt, dass die gegenwärtige Generation von ERP-Software zu starr, zu schwer zu ändern ist. Wissen Sie was? Es kostet uns hohe zweistellige Millionen-Dollar-Beträge im Jahr, um unser SAP-System zu pflegen. Und man fragt sich, warum? Das Rennen mit SAP und Oracle um die Geschäftskunden ist also in eine neue Stufe getreten. Die Zukunft für Microsoft soll grün werden.